Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung legten am 5. Juli die Mitarbeiter der Vertretung des Welternährungsprogramms in der DVRK an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenkorb nieder und verbeugten sich davor.